Pyramid. Ein Hauch von Verderbnis durch Paläste weht. Reglementierung mit Pseudomoral. Gesetzen und Tabus, universes Fanal. Mutter der Sünden, Sex und Gewalt. Sieben Plagen, es sind Globalanstalt. In fünf Sinnen verirrt, Simulation, Wahrheitshologramm. Manipulation, überschriebene Codes, Fragmentation, ein Überlebensprozess. Liebe scheitert, Träume brennen, im Fegefeuer die Toten rennen. Die Hure Babylon schreit, die Hure Babylon schreit. Erde steht Kopf, Werte verkehrt, globale Jagd, verbales Schwert. Die Hure Babylon schreit, die Hure Babylon schreit. Das Mal der Freiheit, Gitter im Gehirn, nur der Tod sie befreit. Siebenköpfige Bestie, der Ritt auf dem Vulkan. Hurerei und Keul, Hedonismus und Wahn. Erpressung und Laster, Korruption und Gier. Es ist ein schlechter Film, was passiert hier? Gedankendiktatur, Fesseln unsichtbar. Niemand weiß, was wirklich geschah. Eine stolze Art, wie Tiere dressiert, von Kunst und Kultur beraubt. Liebe scheitert, Träume brennen.